Abends hatten sie oft lange Gespräche miteinander. Er erzählte ihr von allem, was er in Phantasien erlebt hatte, von Perelin und Grau Gaman, von Xayida und Atrio, den er so schwer verwundet oder sogar getötet hatte. »Ich habe alles falsch gemacht«, sagte er. »Ich habe alles missverstanden. Mondenkind hat mir so viel geschenkt, und ich habe damit nur Unheil angerichtet, für mich und für Phantasien.« Dame Ayola sah ihn lange an. »Nein, das glaube ich nicht. Du bist den Weg der Wünsche gegangen, und der ist nie gerade. Du hast einen großen Umweg gemacht, aber es war dein Weg. Und weißt du warum? Du gehörst zu denen, die erst zurückkehren können, wenn sie die Quelle finden, wo das Wasser des Lebens entspringt. Und das ist der geheimste Ort Phantasiens. Dorthin gibt es keinen einfachen Weg.« Und nach einer kleinen Stille fügte sie hinzu: »Jeder Weg, der dorthin führt, war am Ende der richtige.« Da musste Bastian plötzlich weinen. Er wusste selbst nicht, warum. Ihm war, als ob sich ein Knoten in seinem Herzen auflöste und ihn Tränen zerging. Er schluchzte und schluchzte und konnte nicht aufhören. Dame Ayola nahm ihn auf ihren Schoß und streichelte ihn sanft, und er vergrub sein Gesicht in den Blumen auf ihrer Brust und weinte, bis er ganz satt und müde war. An diesem Abend redeten sie nicht mehr weiter. Erst am nächsten Tag kam Bastian noch einmal auf seine Suche zu sprechen. »Weißt du, wo ich das Wasser des Lebens finden kann?« »An der Grenze Phantasiens.« »Aber Phantasien hat keine Grenzen.« »Doch, aber sie liegen nicht außen, sondern innen. Dort, von woher die kindliche Kaiserin all ihre Macht empfängt und wohin sie selbst doch nicht kommen kann. Und da soll ich hinfinden? Ist es nicht schon zu spät? Es gibt nur einen Wunsch, mit dem du dorthin findest. Mit dem letzten.« Bastian erschrak.